Wölfe-Talk. Ja, hallo liebe Wölfe-Radio-Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Fan-Talk im Februar. Und da begrüße ich wieder sehr illustre Gäste, bekannt aus dem Wolfsblock, unter anderem den Gregor, auch bekannt als Mahatma Pech. Hallo Gregor. Hallo zusammen. Dann, ja, User Timo, und der heißt auch Timo. Hi Timo. Hi. Und er ist der Anführer im Ranking, was die Kommentare angeht, im Wolfsblock von der Anzahl her, Johnny.pl. Hallo Johnny. Guten Tag. Ja, wunderbar, dass ihr alle Zeit gehabt habt heute, und würde auch gerne natürlich gleich voll einsteigen mit euch. Wir haben ein buntes Programm zum Thema rund um den VfL, und da starten wir natürlich mit dem Ende der Transferperiode. Der VfL hat ja nochmal zugeschlagen am letzten Tag, beziehungsweise hat auch noch Spieler abgegeben, und wie Olaf Reppe und Martin Schmidt zufrieden waren mit ihrer Tätigkeit während der Transferperiode, bei dem hören wir jetzt mal kurz auf der PK ein, die heute stattgefunden hat. Ja, natürlich in der Konstellation jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden. Also ich muss da auch den Olaf loben, der mit viel Einsicht und Weitsicht den Kader auch so angepasst hat. Und so wie wir es eigentlich auch im Herbst in der Analyse auch draufgeschaut haben, dass wir gesagt haben, wir müssen ein bisschen von innen nach außen umbauen, außen unsere Qualität verbessern. Und das haben wir ganz klar dadurch, glaube ich, erreicht. Und deshalb einen schönen Kader, einen weniger, das ist auch, war auch Ziel, dass wir um den einen oder anderen verkleinern wollten. Und auf der Außenbahn Qualität dazu holen, das haben wir auch, glaube ich, so hingekriegt. Und deshalb ein großes Kompliment auch an Olaf und an den Kader, den ich jetzt für die Rückrunde zur Verfügung habe. Mit Renato Steffen und Admir Mehmedi haben wir zwei Spieler, die aktuell aus der Champions League kommen oder zumindest Champions League-Erfahrung haben, Nationalspieler sind. Also ich sehe da jetzt keine Schwächung, sondern es geht für uns geht es darum, dass wir Qualität dazu gewonnen haben, wie Martin Schmidt erklärt hat. Waren das die Profile, nach denen wir geschaut haben, und um den Kader sinnvoll zu ergänzen und auch zu verstärken. Und ich glaube, das haben wir getan, und das ist das, was für uns zählt jetzt. Ja, also Olaf Reppe und Martin Schmidt erwartungsgemäß zufrieden mit dem, was der VfL am Ende gemacht hat. Ihr auch, Timo? Ja gut, erstmal müssen die natürlich sagen, dass sie zufrieden sind. Wenn sie sich jetzt hinstellen würden und sagen, nee, wir sind nicht zufrieden, das würde natürlich ein bisschen blöd kommen. Ja, also ich persönlich finde, dass man mit den zwei, drei Spielern, die man noch verpflichtet hat, also einmal halt mit Renato Steffen, finde ich, für den Preis ist, glaube ich, was ja auch schon beschrieben wurde, ein echtes Schnäppchen. Ich glaube, dass der Marktwert alleine von ihm schon höher lag als das, was wir bezahlt haben. Und für die zwei, drei Einsätze, die er schon hatte, finde ich, zeigt er auf jeden Fall das, was uns versprochen wurde. Er ist halt sehr schnell, er ist quirlig, er ist in den Zweikämpfen, also zum Beispiel in Hannover ist mir das auch aufgefallen auf der Seite mit Osimhen, das hat er sehr engagiert gemacht, also deutlich besser als vielleicht der eine oder andere, der vorher gespielt hat. Und mit Mehmedi, denke ich, hat man ja dieses Profil Bundesliga erfahren, stimmt auf jeden Fall. Bei ja, quirlig und schnell, da muss man halt gucken, er ist mir jetzt nicht so als der übertriebene Sprinter in Erinnerung gewesen von Leverkusen. Und er ist für mich so ein Spielertyp, so ein bisschen wie Mali, vielleicht nicht so ein Zehner direkt, aber er ist auch so hat so ein bisschen eine undurchsichtige Position. Da muss man mal gucken, wo er dann spielt. Dann war er ja noch mit Mali, mit Didavi, dann haben wir ja noch Ricardo auf den Außen, Steffen. Bin ich mal sehr gespannt, wie das denn in den nächsten Spielen, also erstmal jetzt in Stuttgart und dann natürlich demnächst weiterläuft. Gregor, wie siehst du das? Zufrieden mit der Transferperiode? Absolut überhaupt nicht. Also ich finde es sehr enttäuschend. Vor allem, wenn man bedenkt, was man noch im Sommer versucht hat zu holen und wie dort das Anforderungsprofil war, nämlich, dass man einen schnellen, dribbelstarken Spieler verpflichten möchte. Man war an Malcolm interessiert, es gab Gerüchte um Suso und so weiter. Da hat man letztendlich nichts richtig gemacht und hat nicht genug geboten und das Geld dann letztendlich auch in andere Mannschaftsteile investiert, siehe Brooks oder mal wieder ein Sechser geholt mit Camacho. Und jetzt stellt man sich im Winter hin und sagt, ja, eigentlich wollen wir nichts machen, aber der Spieler muss uns wirklich besser machen. Und dann ist dann das Endergebnis, dass man einen Steffen holt, der so zumindest im letzten halben Jahr nicht mehr so überzeugend war und auch nur in Basel letztendlich gespielt hat. Man holt einen Mehmedi, der in Leverkusen auch nicht mehr überzeugen konnte und auch mehr auf der Ersatzbank saß. Und ein Klaus, der jetzt ja auch nicht sofort kommt, sondern erst im Sommer. Und dann ist auch die Frage eben, inwieweit alle Spieler, das hat Timo auch schon ausgeführt, auch wirklich dann das Anforderungsprofil letztendlich erfüllen. Wir sehen auch weiterhin das Problem, wir haben gerade eine Führungsschwäche im Team. Wir wissen nicht so richtig, wer der Kapitän werden soll. Wir sehen generell keine Hierarchie und ich sehe auch bei den neuen Spielern, ich glaube, keine Führungspersönlichkeit. Also ich glaube nicht, dass Mehmedi hier in die Top-Hierarchie aufsteigen kann. Und ich frage mich generell eben, warum man zwanghaft regelrecht mittlerweile wieder in der Bundesliga nur noch schaut oder ein bisschen in der Schweiz und nicht mal einfach über den Atlantik vielleicht schaut, ein bisschen kreativ vielleicht in Belgien guckt. Und letztendlich hat man jetzt Masse geholt und hofft jetzt auch mit Brekalos Rückkehr, irgendein Flügelspieler wird schon packen. Und wahrscheinlich wird das auch funktionieren. Das ähnelt so ein bisschen dem Magath-Prinzip. Wir fahren mal einen Bus hier vors Stadion, 20 Spieler steigen aus und wir passen dann schon, jetzt 20 Spieler, sondern mit Klaus schon mal 4 Flügelspieler, die wir jetzt neu haben. Ja, einer wird es wahrscheinlich schaffen, aber zufriedenstellend finde ich das nicht. Gut, jetzt ist der Kader ja kleiner geworden. Also ist jetzt nicht so, dass da, also die Magath-Zeiten mit Busvorfahren ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber ich würde Johnny natürlich auch gerne fragen, wie er das sieht mit dem Abschluss der Transferperiode. Kannst du mit den Transfers leben oder siehst du es so wie Gregor? Ja, ich sehe es teils wie Gregor. Das ist wie gesagt, wenn man einen Mehmedi verpflichtet, der hat seine Qualitäten. Ich möchte ihm gar nicht die Qualitäten absprechen. Keinesfalls. Also das ist bestimmt kein Spieler, der uns nicht weiterhilft. Nur meiner Meinung nach ist es halt kein Außenbahnspieler, auch wenn er das in Leverkusen gespielt hat. Natürlich kann man es versuchen, aber dieses kann man und er kann es spielen und so weiter, das hat uns zumindest in der Vergangenheit nicht wirklich weitergebracht. Und ich kann dann zum Beispiel, wenn man jetzt einen Klaus verpflichtet, ja, der hat, glaube ich, in Hannover in der letzten Saison echt gut gespielt, also mit zum Aufstieg beigetragen, keine Frage, nur man hat sich selber auch mal auf die Fahnen geschrieben, also zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass man die Jugendspieler dann mit ranholen möchte und das wäre zum Beispiel ein Jeboah, der zum Beispiel auch im Sommer vielleicht rangeführt werden könnte, dass man dem dann natürlich wieder so ein Zeichen setzt, ja, vielleicht bist du doch nicht so nah dran. Ich meine, ich bin keiner der Talente, sage ich mal, unbedingt durchdrücken möchte oder etwas dergleichen. Aber das sind dann halt so Sachen, die ich dann teils nicht verstehen kann. Klar, es ist in Anführungsstrichen in der heutigen Zeit ein Schnäppchen, wenn man dafür 3,5 Millionen jemanden holen kann. Auch ein Mehmedi, der intern, also in der Bundesliga praktisch wechselt. Das ist auch kein Preis, sage ich mal. Aber wenn man jetzt so durchguckt in unserem Kader, so tatsächliche Außenbahnspieler, die so wirklich Außenbahnspieler man so bezeichnen kann, das sind halt meiner Meinung nach Steffen und Brekalo. Und jetzt hat man noch den Tepp abgegeben, man hat den Stefaniak abgegeben, beide übrigens mit Laie. Heinz übrigens auch noch, ne? Genau, Heinz auch noch. Alle ohne Kaufoption, das heißt, man wird im Sommer, ein Überangebot an Außenbahnspielern haben und dann ist sozusagen vielleicht doch der Bus wieder am Stadion und dann ist es wieder so. Meine persönliche Meinung ist dann, ja, da könnte schon ganz schön viel Unzufriedenheit dann kommen. Wenn sie natürlich gut performen bei den Vereinen und die man sie abgeben kann, okay, aber das weiß man halt nicht, weil beim VfL verdienen die auch nicht schlecht. Gut, da höre ich die entsprechende Skepsis raus, zumindest bei zweien von euch dreien. Wenn man jetzt einfach nur mal beim Beispiel Mehmedi, was ja so vom Namen her so das prominenteste Beispiel oder der prominenteste Neuzugang ist, wenn man das nimmt, der ja explizit für außen ja tatsächlich dann auch verpflichtet wurde, wenn ihr da ihn gar nicht seht, wo seht ihr ihn denn dann? Oder das klingt ja eher so, als hättest du ihn gar nicht verpflichtet, Gregor. Also ich sehe Mehmedi, wenn, als hängende Spitze. Und ich glaube auch in Freiburg, wo er ja kam aus Kiew, glaube ich, nach Freiburg und war in Freiburg, glaube ich, Sturmspitze auch oder hängende Spitze und hat da seine besten Spiele gemacht. Und dort sehe ich ihn. Sprich, ich würde Mehmedi, wenn, als Sturmpartner für Origi sehen, die dann, das würde zwangsläufig in ein 4-4-2 enden. Und daran glaube ich einfach unter Schmidt nicht. Auch wenn er das jetzt probiert hat gegen Frankfurt, aber generell glaube ich, dass Schmidts Lieblingssystem das 4-2-3-1 ist. Und dann wird Mehmedi auf dem Flügel spielen, sprich, wie Johnny schon sagt, wir haben dann einen Spieler dort, der kann das zwar spielen, aber zwischen können und wirklich richtig gut können, ist dann immer noch ein großer Unterschied. Und wir haben meines Erachtens in den letzten, ja, 2 Jahren, kann man schon sagen, oder 3 Jahren, den Fehler gemacht, dass wir zu oft Spieler geholt haben, die zwar polyvalent einsetzbar sind, die auch vieles können, aber kaum etwas richtig gut können. Und deswegen stehen wir jetzt am Ende auch dort, wo wir stehen. Und am Ende sage ich, gute Spieler brauchen auch andere gute Spieler. Wenn ich da zum Beispiel Mali sehe, da sehe ich wirklich einen super Techniker, auch einen Mann mit Übersicht und so weiter. Aber wo soll er am Ende hinspielen auf dem Flügel, wenn dort keiner in den Raum startet, wenn dort keiner mal ein Dribbling versucht, sich zum Doppelpass anbietet und so weiter. Und dann sieht selbst ein Mali irgendwann doof aus und das funktioniert dann eben nicht. Also Memedi sehe ich, wie gesagt, am Ende dann als hängende Spitze und ich habe Zweifel. Wenn er dort spielt, dann geht es gut. Polyvalent ist übrigens schon mal mein Lieblingswort des Abends. Ja. Schon mal sehr gut. Alternativlos. Ja, ja, sowieso. Die Frage trotzdem nochmal in die Richtung. Ich kann mich an die Diskussion sehr gut erinnern, auch im Wolfsblock, von wegen, wir müssen auf Außen was machen, Jetzt kommen quasi irgendwie 3 Außen Bahnspieler, auch wenn ihr jetzt der Meinung seid, Memedi hätte auf einer anderen Position noch mehr die Stärke, aber er ist halt dafür eingekauft, Timo. Ist es nicht so, jetzt sind die Verantwortlichen vorgegangen und haben das gemacht, was alle schon frühzeitig oder schon vor der Saison irgendwie gesagt haben, dass da dann massiv auch der Schuh drückt? Oder wie muss man das bewerten dann letztendlich auch? Also offensichtlich, also im ersten Augenblick sieht es ja aus, als hätte man jetzt die Lücke geschlossen, wo vorher alle darauf hingewiesen haben. Ja, das sehe ich auch so. Also Brigalo ist ein klassischer Außenspieler, Steffen ist ein klassischer Außenspieler, hat man schon mal 2 geholt, ist ja schon mal für 2 Positionen, die man hat, ist ja schon mal nicht so verkehrt, sage ich mal. Memedi kann da spielen, klar, ich sehe den jetzt auch nicht als klassischen Außenbahnspieler, habe ich ja gesagt, aber ich denke, er könnte da auch spielen. Generell, es ist halt auch einfach schwer, gerade in der Wintertransferperiode. Ich meine, gerade Außenbahnspieler sind einfach extrem beliebt, extrem teuer, sage ich jetzt mal. Und da ist es halt die Frage zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen dem, was habe ich monetär zur Verfügung und was bin ich bereit und was kann ich überhaupt auch ausgeben. Ich denke, man hat rein preislich gesehen, man hat jetzt 2 Spieler, also Memedi angeblich so 10, den Spieler 12. Für 2, also insgesamt ist man dann bei 12 Millionen. Das finde ich, also ich sage mal, 6 pro Spieler ist für einen Außenbahnspieler eigentlich wirtschaftlich eine vernünftige Lösung. Was jetzt sportlich dabei rumkommt, das können wir noch alle gar nicht bewerten, weil Steffen spielt jetzt, hat jetzt 2 Spiele gemacht, meiner Meinung nach eigentlich sehr gut, wenn man mal die Gesamtleistung der Mannschaft sieht. Und bei Memedi finde ich jetzt auch, also wir können ihn ja jetzt nicht einschätzen, weil er hat noch nicht ein einziges Spiel für uns gemacht. Also ich finde, man sollte ihn jetzt nicht so runterreden direkt von Anfang an. Ist schon ein guter Fußballer, er hat bei Leverkusen meiner Meinung nach, er hat jetzt nicht absolut überragend gespielt, aber er ist schon echt ein guter Kicker und er ist, glaube ich, auch im Alter 26 oder so ist er. Da ist er auch in einem guten Fußballeralter und wir brauchen ja jetzt Hilfe sozusagen. Wir brauchen ja nicht jetzt 2, 3 neue Leute aus den Jugendbereichen, die vielleicht gegen Mitte, Ende der Saison dann mal anfangen gut zu spielen, sondern wir brauchen ja Leute, die uns jetzt noch, sagen wir mal so 10, 12, vielleicht 15 Punkte bescheren, damit wir unten dann auch wirklich sicher raus sind. Und da, finde ich, hat man mit Memedi den Fingerzeig in die Richtung und wie gesagt, auch mit Steffen hat man, glaube ich, einen sehr guten Mann verpflichtet, mit Carlo Gomez, der hing ja zum Schluss auch echt in der Luft, also es war schon okay, dann, wenn sich die Modalitäten so ergeben haben, den abzugeben. Johnny scharrt schon mit den Füßen, jedenfalls hört sich das so an in der Leitung, mit den Hufen, dass er unbedingt was sagen möchte. Was jetzt mal abgesehen von den Außenbahnspielern, das haben wir jetzt ja ein bisschen abgehakt, aber hättest du dir auf anderen Positionen noch gewünscht, dass was gemacht wird? Also hättest du da mehr erwartet? Nee, nicht unbedingt zwangsweise. Ich finde es schon nicht so schlecht, sage ich mal, dass man jetzt tatsächlich den Origi in den Sturm gestellt hat und dann auch wirklich Osimhen und Di Matta zumindest die Chance gibt oder etwas dergleichen. Man muss es immer so sehen. Ich bin auch einer, der sagt, man soll natürlich den Talenten auch die Chance geben, wenn sie denn die Qualität haben. Ich fand zum Beispiel, Osimhen hat das gar nicht so schlecht gemacht. Der ist viel gelaufen, viel Pressing, hohes Pressing gemacht. Und ich finde das auf den einzelnen Positionen, sag ich mal, wenn ich jetzt überall so durchgehe, wir haben qualitativ gute Spieler in der Innenverteidigung, rechte Verteidiger, nur links, sage ich mal. Da hat man es mit einem Tisserand versucht. Obwohl ein Uduakai gesund war und ein Itta gesund war, Und mir ist es so, ja, auf der linken Verteidigerposition hätte man Itta ruhig schon mehr das Vertrauen schenken können. Klar war er jetzt auch verletzt gewesen und wurde immer mal ein bisschen zurückgeworfen, aber ich fand ja, der hat jetzt die drei Spiele, die er gemacht hatte, war vielleicht eines nicht so gut und dann wurde er gleich wieder sozusagen rausgekannt. Das fand ich jetzt nicht so toll und generell das Experiment auf links, weiß ich nicht, das ist so, was mir so persönlich missfallen hat so ein bisschen. Natürlich hat er jetzt nicht alles in Grund und Boden gespielt, der Itta. Aber irgendwie ist das dann wieder so eine Sache. Ist so ein bisschen untergegangen wieder, dann hinterher, ne? Also ist dann das, oder dann raus gewesen, wie du sagst. Da sind wir dann wieder beim VfL so, naja, man hat einerseits, wenn jemand die Qualitäten so ein bisschen zeigt, hat man auch nicht die Geduld, der muss sofort Top-Leistungen bringen und wenn nicht, dann kantet man wieder raus. Also ja, man will ihn jetzt körperlich aufbauen, hatte ich irgendwo gelesen. Mag sein, aber das kann man genauso gut auch im Spielbetrieb machen. Und ich weiß nicht, das sind so Sachen, wo ich mir so denke, genauso mit dem Brekalo. Der hat eigentlich meiner Meinung nach, hatte ein relativ gutes Heimspiel gemacht und wurde dann ausgewechselt und ein Dimatar, der dann ja mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, durfte weiter rumdümpern und echt, der hatte einen echten gebrauchten Tag. Als ich da beim Aufwärmen gesehen habe, was er da teilweise verballert hat, da hat man, manchmal hat man so einen Eindruck, wenn man was sieht, wie die Spieler sich aufwärmen, dass man schon sagen kann, na, das kann schon nichts werden. Und an dem Tag war das halt so. Und ich glaube, da bin ich nicht so komplett alleine mit dieser Meinung. Ist ganz interessant, interessant, was du sagst, weil du gerade bei Itta ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr sozusagen Spielpraxis auch in der Matchpraxis sozusagen angemahnt hast und Dimatar, der sozusagen da sein Startelfdebüt gehabt hat, da hast du schon beim Aufwärmen gesehen, dass er einen schlechten Tag hat. Da ist er jetzt ja auch bei von ihm Geduld das stimmt so viel schon. Da, ne? Oder Dimatar, der ist meiner persönlichen Meinung nach auch nicht da eingesetzt worden bisher, wo er tatsächlich spielt. Also ich habe ihn jetzt nicht unbedingt als Sturmspitze an dem Tag gesehen, weil er ja doch ziemlich viel auf den Außen auch rumgeackert hatte. Also beim Dimatar möchte ich ihm nicht unbedingt den Vorwurf machen, dass er partout ein schlechter Spieler ist. Nur meiner persönlichen Meinung ist er halt eine Sturmspitze und da wurde er halt bisher nicht eingesetzt. Also ich wär jetzt keiner, der Dimatar unbedingt jetzt großartig irgendwas vorwerfen würde. Nur an dem Tag hat man halt wirklich den Eindruck gehabt, ich beziehe mich jetzt auch nur auf diesen Tag, dass er halt echt schon einen gebrauchten Tag hat. Irgendwie ja, war scheiße. Also kann man auch mal so deutlich sagen, glaube ich. Ich glaube, das weiß er auch. Und da zufrieden war, glaube ich, da auch keiner. Aber ich würde Gregor gerne auch nochmal fragen. Sprich, war ja die Ausgangsfrage, wir haben jetzt für die Flügel einiges gemacht. Hättest du eigentlich woanders noch Bedarf gesehen? Ehrlich gesagt hätte ich woanders nichts gemacht. Ich hätte versucht, irgendwie einen hochtalentierten Flügelspieler noch zu verpflichten. Hätte vielleicht auch in Übersee einfach geschaut, wo zum Beispiel immer noch ein Pavon rumrennt. Im Sommer wird der nicht mehr zu bekommen sein. Gibt auch andere Spieler. Generell muss ich da Johnny, ich will noch mal da kurz zurückkommen auf Johnnys Meinung zu Itta zum Beispiel. Ich sehe so ein bisschen beim VfL die Gefahr, dass wir unsere eigenen Talente zu wenig aufbauen. Der VfL sagt immer, oh, wir müssen Geduld haben mit unseren eigenen Talenten und dann holt man sich andere Spieler, die dann aber vor den Talenten stehen. Und die Talente verlassen uns dann irgendwo und schaffen dann vielleicht woanders den Durchbruch, vielleicht auch nicht. Aber man läuft so ein bisschen, man läuft Gefahr, dass es so wieder passiert, dass ein Itta erkennt nach dieser Saison, er hat keine Chance und uns dann vielleicht verlässt. Und das wäre sehr schade meines Erachtens, weil ich glaube, dass uns der Durchbruch eines Nachwuchsspielers sehr gut tut und dann auch die Folge hat, dass die Identifikation und so weiter auch steigt. Woanders hätte ich jetzt nichts sonst gemacht, weil ich glaube, wir haben genug Sechser. Auch bin ja eh überrascht, dass wir keinen Sechser geholt haben, weil Sechser gehen ja bei uns scheinbar immer, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ein Zehner, da haben wir Mali, und die Davi irgendwie. Das sollte reichen für die Rückrunde im Sturm. Sehe ich hinter Origi eindeutig jetzt O7 hin nach dem Hannover-Spiel, der hat mir da sehr gut gefallen. Ich würde sogar fast sagen, dass Origi ein bisschen aufpassen muss, vollständig vermissen lässt irgendwann. Er wirkt manchmal so ein bisschen lethargisch, lustlos. Da stelle ich ihn nicht unbedingt, dass er so das ist, aber es wirkt manchmal so. Und in der Verteidigung sehe ich uns eigentlich sehr gut aufgestellt. Wir haben vier gute Innenverteidiger mit Kai, Bissorong und dann auch Huma und auf den Außenverteidigern sehe ich jetzt auch nicht die Schwachstelle. Ich glaube, wenn der Partner auf der Außenbahn passt, sowohl rechts als auch links, und ich nehme auch defensiv stabiler. Also ich sehe eigentlich die Stelle, dass wir dort wenig Geschwindigkeit. Ja. Also ich wollte noch was zu den Talenten sagen, die auch mal reingeworfen werden. Also das beste Beispiel ist ja Elvis Rexbejay, der in einer Phase in Hannover jetzt reinkam, wo man ihn als Trainer auch nicht unbedingt bringen muss, sagen wir es mal so. Also das ist ja etwas, wo man dem Spieler, dem jungen Spieler auch eine Menge Vertrauen entgegenbringt. Das ist jetzt für mich ja halt dann mal so ein positives Gegenbeispiel, dass man tatsächlich dann doch auch gerade so in Drucksituationen mal an einen Spieler glaubt, wo man der aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Aber Lenny, darf ich da was sagen? Was waren die Alternativen zu Elvis? Er hatte auf der Bank, wäre nur noch Basur gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, ob Basur, ich glaube, der war verletzt, der war gar nicht im Kader, bin mir nicht ganz sicher. Didavogi war gesperrt, Camacho ist verletzt. Was war die Alternative? Und Elvis musste er bringen und meines Erachtens nach dieser Wintervorbereitung mit den zwei Testspielen, die ich gesehen habe, auch von Elvis, das war dann schon, was mir zumindest gefiel und was ich dann auch am Ende erwarte, dass ein Spieler, wenn auch bei so einem Spielstand, dann auch einfach gebracht wird. Weil dafür, das hat sich ja Schmidt und auch Rebbe ganz groß auf die Fahnen geschrieben, dass sie den Nachwuchs fördern wollen und das ist meines Erachtens noch nicht ganz passiert dir zu wenig quasi. Ja, immer noch. Mhm. Wenn ich Itter sehe, da bin ich bei Johnny. 3 Spiele, ein sehr gutes in München, ein durchschnittliches und dann ein, was nicht so gut war. Und danach kommen Sachen angeblich, er war verletzt, dann hatte körperliche Probleme. Wenn ich sehe, wie ein Philipp Lahm am Anfang aussah und vielleicht noch am Ende, das war jetzt auch nicht das Tier, was dort auf der Außenbahn lang lief. Und ich glaube, ein Außenbahnspieler muss auch nicht 1,80 groß sein und 90 Kilo wiegen. Ich glaube, Itter schafft das. Der ist flink auf den Beinen. Der hat eine hervorragende Technik. Das Stellungsspiel defensiv ist ausbaufähig, aber das kann er nur lernen durch Spielpraxis, durch Erfahrungen. Und bei ihm sehe ich den Willen, die Giftigkeit und Ich würde da gerne mit sozusagen aufspringen und würde noch sagen, er hat noch eine relativ gute Übersicht. Ja. Natürlich sollte man jetzt nicht alles zu hoch loben, nur weil es der eigene Nachwuchs ist oder etwas dergleichen. Aber ich sehe das dann schon so, dass der schon relativ gute Anlagen zeigt und auch, sage ich mal, man hört jetzt nicht unbedingt, außer die Gerüchte, die man gehört hat von Leipzig, dass sie ihn haben wollten, aber das spricht auch wieder für seine Qualitäten, dass er auch nicht unbedingt jetzt als Jugendspieler rummeckert und rummosert, sondern er arbeitet halt an sich. Das finde ich halt auch persönlich gut. Das ist halt das, wo ich so denke, das ist ein Spieler, den muss man unbedingt versuchen aufzubauen. Und ich meine, gelesen zu haben, dass Schmidt sagte, er wird jetzt noch auf seine Spiele kommen. Und das sind halt so Sachen, an diesen Sachen muss sich dann Schmidt messen lassen. Also wenn er das sagt und jetzt keine Wehwehchen oder etwas dergleichen bei Itter kommen, dann gehe ich schon davon aus, dass er nicht erst am Ende der Saison, wenn sie vielleicht schon gelaufen ist, ich hoffe, dass sie relativ früh gelaufen ist im Sinne von, dass wir in der Liga bleiben, nicht, dass er dann erst die unwichtigen Spiele macht. Wir werden wohl nicht absteigen. Ja, also wir können ja mal, weil wir da schon so ganz fleißig am Diskutieren über den sportlichen Alltag sind, können wir mal das Thema Transferperiode abschließen an dieser Stelle und dann mal auch jetzt in den Rück- und dann den Vorblick auch einsteigen. Zuerst mal das Spiel in Hannover, haben wir eben gerade auch schon kurz drüber gesprochen. Und dazu hat sich Martin Schmidt bei der Pressekonferenz auch geäußert. Hören wir auch kurz rein. Jetzt Wochenende haben wir eine Reaktion gesehen, dass das Team eine ganz andere Mentalität an den Tag legen kann und deshalb werden wir mit dem frischen Wind, den wir jetzt in Hannover auch den Rücken gekriegt haben, sicher auch in dieses Spiel reinstürmen. Und wir wissen alle, was wir zu tun haben. Wir wollen den zweiten Sieg angehen, den zweiten Sieg am Stück. Ja, Martin Schmidt hat also eine Reaktion gesehen des Teams auf das schlechte Spiel gegen Frankfurt. Habt ihr das auch gesehen? Habt ihr diese Reaktion auch gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen. Also ich war auch selber vor Ort, muss ich sagen. Und gerade in der ersten Halbzeit ich habe echt gesagt, so teilweise zu meinem Nebenmann, ey, ich penne jetzt gleich ein, was ist das wieder für ein grottenschlechtes Spiel? Also auch von beiden Mannschaften, muss man natürlich sagen, so. Aber Hannover hat schon irgendwie hier vorne so teilweise ein bisschen besseren Eindruck gemacht. Und eine spielerische Reaktion habe ich also das ganze Spiel über nicht gesehen, also keine Verbesserung im Gegensatz zu Frankfurt, muss ich sagen. Und ich meine mit dem Tor, das ist auch einfach Glück, ne, dass so ein Schuss dann reingeht. Klar, er wollte den reinschießen, das hat man schon gesehen, das war kein Zufallsding. Aber das muss halt auch klappen. Und Hätte das Ding jetzt nicht reingemacht, dann würden wir, denke ich, alle wieder so ein bisschen dumm aus der Wäsche gucken und würden denken, oh Gott, was haben wir da wieder für ein schlechtes Spiel und am Ende noch viel Glück gehabt, Hannover hatte noch einen Lattentreffer und so. Naja gut, da kann ich natürlich sagen, hätte die Oma einen Schniepel, dann wäre es der Opa, ne? Also war nun mal drin die Kiste, ja. Also, Ja, das ist richtig, aber wenn wir jetzt wenn's da geht. auf die Reaktion gehen, dann würde ich sagen, war es spielerisch, war es auf jeden Fall keine Reaktion. Kämpferisch und vom Laufaufwand her, denke ich, muss man so den einzelnen Spieler sehen. Also zum Beispiel, was ja schon gesagt wurde, so Steffen und Osimhen haben mir da vorne eigentlich sehr gut gefallen. Die haben sind tief in der gegnerischen Hälfte gestanden, haben da auch entsprechend für Betrieb gesorgt. Und wer mir gar nicht gefallen hat, das war Gerhard. Der hat zwar, man hat jetzt ihm schon angesehen, er wollte halt mitspielen, ne? Er wollte halt auch laufen und kämpfen, aber Das ist ja auch das Mindeste, er wollte das ist das mitspielen. Mindeste ebenso, ne? Und ich meine, ihm sind die Bälle teilweise vom Fuß gesprungen. Gut, der Platz war wahrscheinlich auch nicht der beste, aber bei anderen Spielern hat es funktioniert. Und er hat teilweise Bälle verloren, verstolpert und dann auch noch eine gelbe Karte bekommen, nachdem er auch einen Ball verloren hat und dann halt, ja, wie es die Fußballer machen, hinterhergehen und einfach so Beine wegziehen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hätte ich als Trainer den Spieler sofort vom Platz genommen, wegen Rotgefährdung und einfach auch schlecht gespielt. Dass der 90 Minuten durchgestanden hat, boah, das ist, weiß ich auch nicht, warum, wie das zustande gekommen ist. Aber nee, spielerisch war es keine Reaktion, kämpferisch, ich glaube, darauf ist Martin Schmidt ja auch in der PK, ich habe es vorhin auch nochmal gesehen, so ein bisschen eingegangen. War es jetzt keine Offenbarung, man hat sich da jetzt nicht in jeden Zweikampf so reingehauen, aber es war auf jeden Fall schon besser. Aber wie du schon sagst, es ist ja eigentlich das Mindeste, dass du nach so einer Leistung da ein bisschen zurückkommst. Und interessant wird jetzt einfach das Spiel gegen Stuttgart. Wie wird die Mannschaft spielen, spielerisch und kämpferisch? Kommen wir auch gleich zum Stuttgart. Ich wollte aber gerne von den anderen beiden auch noch die Bewertung sehen, weil das natürlich auch das Thema Mentalität immer so ein großes ist in Wolfsburg. Erst Johnny und dann Gregor. Wie habt ihr die Reaktion, also habt ihr eine Reaktion gesehen? Fragen wir mal so. Ja, also kämpferisch bin ich da ganz bei Timo. Also da hat man da schon gesehen, dass dass auf diesem Acker, weil anders kann man das nicht bezeichnen, da geht es nur über Kampf. Da machst du technisch nicht großartig irgendwas. Das ist bester Schalker Rasen gewesen. Genau. Ja, und ich habe mal hier so ein paar Zahlen jetzt gerade mal aufgerufen. Wenn man guckt, so Laufdistanz, Hannover 123 Kilometer, wir 121. Und wenn ich dann gucke, gewonnene Zweikämpfe 52,7 zu 47,3, dann die Ballkontakte sehe ich 55,6 zu 44,4 und jetzt Torschüsse 16 zu 7. Also ich persönlich, Von den Zahlen her darfst du das Spiel nicht gewinnen, da hast du vollkommen recht. also wenn ich da jetzt so gucke, auch von den erfolgreichen Pässen, von den Ecken her, also haushoch überlegen, wenn es aufgrund der Statistiken geht, war uns Hannover. Wir haben natürlich das Ding dann da reingelöffelt. Ich sag mal so, kämpferisch ja, spielerisch habe ich da eher keine so wirkliche Steigerung gesehen. Und das ist auch das, was irgendwie mir so ein bisschen zu denken übrig gibt. Anfangs, als Schmidt hierher kam, sah das schon alles so nach aus, dass das jetzt alles wieder schon in eine Richtung Fußball geht und wir spielen auch mal vernünftig uns Chancen heraus. Und jetzt irgendwie habe ich so den Eindruck, dass wir uns immer weiter zurückentwickeln. Das ist Ja, so, das stimmt. ist echt bedenklich. Das ist eine Entwicklung, die. Ist echt bedenklich. Gregor? Ja, Bist du drei noch Punkte da? Mund abputzen, könnte man sagen. Ja, ich bin noch da. Drei Punkte Mund abputzen. Eingepennt. Ja, es wurde eigentlich alles dazu gesagt. Ich will der Mannschaft noch nicht mal den Kampf absprechen und den Willen. Ich glaube, die Spieler wollen immer. Ich sehe eher das Problem, dass wir zu wenig Konzept teilweise auf dem Spielfeld haben, zu wenig Eingespieltheit. Jetzt gerade in Hannover waren ja auch viele Spieler verletzt. Das kann da mal als Entschuldigung dienen, aber wir haben jetzt schon in den letzten Spielen, ich glaube seit Gladbach, dem überragenden 3-0, erleben wir eigentlich fast nur noch schlechte Spiele. Und das ist eine deutliche Rückentwicklung. Da muss Schmidt ansetzen, da ist er jetzt gefordert, auch jetzt schon in Stuttgart, was ein sehr schwieriges Spiel werden wird übermorgen. Und danach die Spiele gegen Bremen. Ich glaube, dann kommt Bayern oder irgendwie in der Art. Also es geht jetzt gegen die untere Mannschaft und einmal Bayern dazwischen. Zwischendurch ist noch Pokal. Pokal ist auch noch wunderbar gegen Schalke. Das brauchen wir, das Spiel jetzt. Also ich habe Probleme mit dem Spiel insgesamt. Nicht mit dem Willen, sondern wie unsere spielen. Das wirkt planlos. Als wenn die sich am Samstag zusammen getroffen haben und ja, heute kicken wir mal zusammen. Die Frage kann ja trotzdem sein, vielleicht ist es auch so, dieses, dieses Bewusstsein, jawohl, spielerisch war das ja nicht, das sagen die Spieler ja auch immer. Also wenn ich an Dani Didavi denke, der sagt auch, das ist nicht unser Anspruch, wir wollen so nicht Fußball spielen und so weiter und so fort, und da muss mehr kommen, das sagen auch die Verantwortlichen. Olaf Reppe hat ja auch gesagt, für die Leistung gegen Köln und gegen Frankfurt, glaube ich zweimal sogar, dass man sich dann für quasi bei den Fans entschuldigen muss. Kann es dann auch sein, dass die Mannschaft dahingehend auch ein bisschen verunsichert ist und dass jetzt so ein dreckiger Sieg, den man ja, also wo man ja das dann gezwungen hat sozusagen, einen Effekt hat, der positiv ist, Gregor? Ja, hatten wir haben wir auf den Effekt nicht auch schon in der Hinrunde einmal gehofft gehabt. Da hatten wir auch gewonnen und dann dachten wir, ja, jetzt geht's los. Und prompt kam die Ernüchterung, glaube ich, auswärts. Ich weiß gar nicht mal, welches Spiel das war, aber es war sehr ernüchternd. Und ich stelle eher die Frage, ob es sinnvoll ist, im Abschlusstraining zum Beispiel Schweinchen in der Mitte spielen zu lassen, anstatt zum Beispiel auf Standards zu gehen. Wenn ich weiß, in Hannover ist der Platz beschissen, dann gehe ich doch auf Standardsituationen, auf Foulspiele, auf Eckstöße und so weiter und versuche irgendwie über solche Situationen vielleicht zum Torerfolg zu kommen. Stattdessen kommen die Standards wie ein Haufen, sorry, Müll reingeschossen. Die gehen über jeden hinweg Seiten aus. Und ja, ich weiß nicht. Also ich stelle einfach so Fragezeichen für das ganze Spiel. In der Vorbereitung. Also ich setze, also Schmidt ist jetzt in meinen Augen in der Bringschuld. Er hat das jetzt ein halbes Jahr hier. Er hat eine Vorbereitung, wenn auch eine kurze, gemacht. Und jetzt muss er zeigen, dass er hier willens ist, etwas aufzubauen und auch, dass er etwas aufbauen kann. Ansonsten sehe ich noch eine bittere Rückrunde offen. Das ist nur so ein Vorausblick, weil ich glaube, dass die Zuschauer diese Spiele nicht mehr lange so dulden werden und auch Ergebnisse mal hopp und dann lange wieder nichts, auch nicht. Timo, die Frage nach dem Effekt, also wenn du jetzt was Positives mitnimmst aus Hannover, was wäre das denn? Oder kann das dann auch tatsächlich dann mal die Köpfe frei machen? Ja, eigentlich tatsächlich nur die drei Punkte, die positiv sind, weil, wie ich schon gesagt habe, so spielerisch, denke ich, war es eigentlich nicht eine Weiterentwicklung. Und ja, ich habe halt immer, als Fußballfan hat man, glaube ich, grundsätzlich immer die Hoffnung, dass nach einem Sieg, erstmal egal, wie der jetzt zustande gekommen ist, dass man jetzt weiß, meine gut, die Tabelle sieht nach den drei Punkten schon wieder leicht verbessert aus und dass das einfach so ein bisschen jetzt den Druck halt erstmal nimmt und mit Stuttgart und Bremen kommen halt auch zwei Gegner, wo man wirklich auch was reißen kann, selbst wenn man nicht überragend gut spielt. Und Hannover war vielleicht jetzt der Beweis dafür und gegen Stuttgart ist, ich sage mal, wenn man da jetzt drei Punkte holt und wenn es wieder ein 1-0 durch den Distanzschuss ist, ich glaube, dann kann es tatsächlich nochmal so eine kleine Wende geben, weil man dann so aus diesem, oh Gott, wir könnten irgendwie wieder absteigen, oder was heißt wieder absteigen, aber wieder in diese Zone reinrutschen, dass man sich dann wieder so ein bisschen rausbewegt. Ja, es ist halt spannend beim VfL, ne, würde ich mal sagen, weil es geht halt, wie schon gesagt, es geht nicht vor, es geht nicht so richtig zurück und Spieler. Zumal ja auch die halbe Liga im Abstiegskampf steckt. Also ist ja jetzt. Ja, wobei da muss ich sagen, das habe ich eigentlich letztes Jahr krasser in Erinnerung gehabt. Ich glaube, da war es ja tatsächlich so, dass irgendwie so Neunter, Zehnter sogar noch weiter so drin war. Aber mittlerweile bildet sich ja leider für uns so ein leichtes, dass nur noch so fünf Mannschaften unten sind. Also die letzten vier, fünf Plätze und dann bildet sich ja schon so eine kleine Lücke. Und ich glaube, für uns wird es ganz entscheidend sein. Ich glaube, Stuttgart, die sind ja jetzt mit drei Punkten genau hinter uns und wir bilden jetzt genau tabellarisch sozusagen diese Schwelle. Und ich meine, klar, es gibt natürlich auch für dieses Spiel nur drei Punkte, aber wenn man selber natürlich gewinnt, dann kann Stuttgart am selben, also gegen Stuttgart natürlich nicht punkten. Und nee, es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, da gebe ich dir, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Und wenn aber wir dann sechs Punkte vor Stuttgart sind und dann natürlich noch weiter vor denen, die noch weiter unten sind, ich glaube, dann sind wir erstmal mittelfristig aus dem Gröbsten raus. Aber bei einer Niederlage natürlich dann wiederum nicht. Gut, das war ja auch angekündigt, dass auch jetzt die drei Spiele Hannover, Stuttgart und Bremen sozusagen die entscheidenden mit sind, dann weiß man, wo die Reise hingeht. Also sechs Punkte, denke ich, das muss der Anspruch sein. Ja. Dann kommen wir noch mal zum bevorstehenden Spiel gegen Stuttgart. Wird ja ein besonderes sein. Mario Gomez kehrt zurück, da gehen wir natürlich gesondert noch mal drauf ein, aber auch die kommen mit einem neuen Trainer. Und dazu hat sich Martin Schmidt auf der PK auch geäußert. Ich denke viel eher, dass es auch so eine gewisse Taktik ist, sich klein machen, ein bisschen in die kleine Rolle drücken, den Gegner dadurch ein bisschen fahrlässig machen. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir aus dem Köln-Spiel genügend gelernt haben, was solche Vorzeichen auf ein Spiel hin, wie gefährlich dass das sein kann. Und das ist sicher eine Sache, wo wir uns nicht befassen dürfen, aber auf der anderen Seite ganz klar konzentriert angehen müssen, unsere Aufgabe und uns nicht irgendwie einreden lassen, sondern uns voll und ganz unserer Aufgabe widmen. Ja, also er ist jedenfalls der Meinung, dass das auch so ein bisschen Taktik ist, was da so auch im Umfeld passiert, dass man Tayfun Korkut nicht so viel zutraut, tatsächlich die Stuttgarter da die Klasse zu halten, dass man sich so ein bisschen kleiner macht, um dann als Underdog in Wolfsburg dann doch irgendwas zu reißen. Johnny, jetzt Tayfun Korkut hat jetzt im Schnitt bei seinen Stationen nicht so viele Punkte geholt, ich glaube, irgendwer hat das ausgerechnet und hat irgendwie dann ausgerechnet, dass Stuttgart am Ende 34 Punkte nur noch holt unter ihm oder auf 34 Punkte kommt. Glaubst du, dass der Trainerwechsel einen Effekt hat und dass wir da so ein bisschen, ich will nicht sagen, drunter leiden müssen, aber dass das ein bisschen schwierig wird dann das Spiel aus diesem Grund? Ich glaube, das Spiel ist grundsätzlich ein schweres, weil bei beiden geht es um vieles. Also wir können, wie gesagt, das ist ein 6-Punkte-Spiel, wir können natürlich uns dann befreien, aber wir wissen ja, wie unsere Wölfe in solchen Spielen meistens sind, ne? Köln und so, ne? Also gerade gegen die Underdogs oder gegen die Schwächen. Ja, nicht unbedingt, aber da, wo man sich denkt, naja, die reißen eh nichts oder die schaffen wir oder etwas dergleichen. Und dann Beispiel Köln, geben wir denen sozusagen nochmal so ein bisschen Funken Hoffnung und jetzt sind die auch nicht mehr so weit weg von einem Relegationsplatz. Zum Glück hat uns Stuttgart den Gefallen getan und wirklich den Tayfun Korkut verpflichtet. Anders hätte ich gesagt, ja, da müsste man berechtigte Angst haben. Natürlich dürfen unsere Spieler und Trainer, und das glaube ich aber auch nicht, mit dieser Einstellung rangehen, naja, es ist ja nur der Tayfun Korkut oder etwas dergleichen. Aber ich denke schon, dass das vielleicht so der ausschlaggebende Punkt sein kann, wo wir dann vielleicht doch nochmal das Spiel doch an uns reißen können. Und ich finde, das ist wirklich ein richtungsweisendes Spiel für uns und alle meine Gebete gehen wirklich nach oben, dass wir das Ding irgendwie schaffen, weil alles, also Abstiegskampf brauche ich nicht nochmal, auch ja, wenn wir, auch wenn uns das zusammenschweißt oder etwas dergleichen. Ich fand den Support und wie wir zusammengestanden haben, das fand ich schon echt beachtenswert, ne? Also das fand ich echt schon mega, mega gut. Da hat jeder von sich aus das gegeben, was er konnte und wir haben uns das dann sozusagen gekrönt, gegen die aus der verbotenen Stadt das nochmal sozusagen zu vergolden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, unsere Verantwortlichen sollten nicht quatschen, sondern machen. Das heißt also, dieses Gelaber, jetzt müssen wir einen zweiten Sieg holen oder etwas dergleichen. Ich würde einfach mal eine Reaktion tatsächlich zeigen und nicht nur einfach nur labern. Das wäre so mein Wunsch. Weil meistens, wenn wir irgendwas vorausgegeben haben oder etwas dergleichen, ist es meistens anders gekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, am Anfang der Saison oder gegen Ende war das, ja, wir müssten jetzt noch die und die und die Spiele müssten wir jetzt noch mindestens gewinnen und so viele Punkte kommen. Und am Ende wissen wir ja alle, wie die Spiele ausgegangen sind und von dem, was man sich selbst auf die Fahnen geschrieben hat, ist dann tatsächlich nicht wirklich das rumgekommen. Deswegen nicht quatschen, sondern tatsächlich machen. Genau, und quatschen tut jetzt auch nochmal der Gregor, nämlich zur Frage, Tayfun Korkut, wird er einen Effekt haben, was uns dann zum Nachteil vielleicht gereichen könnte, oder sagst du, wir müssen dann grundsätzlich nur auf uns gucken? Also erstmal grundsätzlich schaue ich nur auf uns. Mir ist eigentlich egal, was andere machen. Und da sollte auch der VfL mal dringend tun, dass man nicht auf andere schaut und ja, die anderen haben auch gute Spiele und die anderen spielen ja auch gut oder schlecht. Oder die anderen hinter uns spielen auch nicht so dolle, sondern wir sind der VfL. Wir haben den Anspruch, oben weiter mitzuspielen. Wir wollen guten Fußball zeigen. Das sollte auch die oberste Prämisse sein bei uns. Einfach mal guten Fußball konstant zu spielen. Und ich glaube, wenn man guten Fußball spielt, kommen auch gute Ergebnisse irgendwann zwangsläufig raus. Weil, das ist zu hoffen, ja. Ja. Dass du gut spielst, dass du ein gutes Ergebnis hast. Ja. Aber das vermisse ich so gerade. Es ist gerade immer nur, ja, wir wollen gewinnen und so weiter. Wie? Wissen euch die Spieler gar nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Bei Tayfun Korkut fällt mir eigentlich immer nur das Spiel von Hannover in Wolfsburg ein, was Hannover 3-1 gewonnen hat. Und deswegen habe ich echt Angst und habe ich wirklich Angst vor dem Spiel übermorgen, dass Stuttgart dieses eine Spiel gegen uns gut bestreitet, auf einmal ihren ersten Auswärtssieg, der reicht ja schon, da haben ja alles bislang, glaube ich, verloren, holt und danach spielen sie wieder den typischen Tayfun-Fußball. Aber gegen uns wird es dann reichen. Ich hoffe einfach, dass wir wieder so ein Glückstor vielleicht wie gegen Hannover haben, die 3 Punkte von mir haben. Aber danach wird es dann auch mit dem Selbstbewusstsein aufwärts gehen, auch mit dem Fußball. Denn das hatte ich als Zuschauer auch unterhalten werden, irgendwie. Die Zuschauer gehen und spielen um Fußball zu sehen und nicht nur Kampf und Leidenschaft. Es wird ja auch noch deswegen ein besonderes Spiel, jetzt abseits von Teil von Korkut, weil Mario Gomez zurückkommt. Timo, freust du dich? Und dass er nochmal kommt, beziehungsweise er spielen muss sowieso, aber dass er auch dann verabschiedet werden wird? Ja, absolut, freue ich mich drauf. Also ich hoffe, dass ich auch noch ein bisschen vorzeitig im Stadion bin, und ich denke, viele andere, das ist mir aufgefallen, viele andere sollten vielleicht auch mal so eine Viertelstunde eher nochmal gerade hingehen, weil die Verabschiedungen sind ja relativ früh, und wenn dann das ganze Stadion noch mehr oder weniger leer ist, dann finde ich, hat das auch nicht so den tollen Effekt, weil ich finde schon, dass man Mario Gomez wirklich auch gebührend verabschieden kann. Er hat hier sehr gute Leistungen gezeigt, besonders in der Horrorsaison, sage ich jetzt mal. Und auch zum Schluss hat er, denke ich, immer, er hat immer so zum Verein gestanden, er hat sich nie schlecht geäußert, und da sind wir ja eigentlich schon fast froh mit in Wolfsburg, wenn das so ist. Und ich denke auch, dass er auch froh ist, dass wir ihn sozusagen wieder in die Bundesliga zurückgeholt haben, dass er hier wieder Fuß fassen konnte. Deswegen glaube ich auch, dass er aufrichtig auch dankbar dem Verein jetzt gegenüber ist. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass er wieder da ist, dass er verabschiedet wird. Und ich hoffe, dass wir 3-0 führen und er dann das 3-1 in der 89. schießt. Wie sehen es die anderen? Schöne Geste, nette Rückkehr, und hoffentlich trifft er nicht wie sonst, Johnny. Ja, ich sehe es genauso. Also wir haben ihm wirklich viel zu verdanken. Allerdings, das hat er, also er ist einer, der sich selbst relativ gut reflektiert, und das kann man ihm auch echt zugute heißen. Er hat jetzt, als er zu uns gekommen ist, in der ersten Hinrunde nicht so gut gespielt, auch nicht die Dinger gemacht, aber das hat er halt selber auch eingesehen, und dann natürlich in der Rückrunde uns fast alleine den Arsch gerettet, dann auch noch mit einem so schönen Handball, wie das die aus der verbotenen Stadt sagen würden, mit dem Handball noch einen Elfmeter sozusagen eingeleitet, oder die Szene danach halt dann halt zum Elfmeter geführt, hat dann noch ein Tor geschossen. Also ja, und der ist halt auch wirklich damals als Leader vorangegangen, und viel Dankbarkeit auf jeden Fall. Nur ich fand es auch richtig, dass man den Gomez abgegeben hat, weil man hat halt den Eindruck, wenn er nicht die Bälle kriegt, und dann seine Chancen nicht macht, dann spielt man praktisch mit einem Mann weniger. Also ich will ihm das auch gar nicht vorwerfen, das ist seine Spielart. Man wusste, als man ihn verpflichtet hat, dass das der Fall ist. Und dann muss man halt das Spiel extrem halt auch danach ausrichten. Nur ich persönlich finde es halt auch besser, dass man dann nicht in diese Richtung geht, nur auf Gomez, sondern tatsächlich jetzt auf Origi, Osimhen oder etwas dergleichen, weil man dann noch ein Stück weit unberechenbarer ist. Und das ist dann halt vielleicht... ja, also ich finde es auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung, dass man ihn abgegeben hat, und ich freue mich, ihn wiederzusehen. Gregor, deine Meinung zur Gomez-Rückkehr? Ihm ist nichts hinzuzufügen. Man kann einmal nur hoffen, dass er nicht trifft. Verabschieden, er kann einen schönen Blumenstrauß bekommen. Er kann nochmal winken, wir winken zurück. Und dann kann er ein schlechtes Spiel hinlegen, und Braunschweig bleibt unvergessen. Ja, so soll es sein. Und wir beleidigen dann noch ein bisschen seine Mutti, weil er das ja genau. kennt. Genau. Ne? Ja. Ja, meine Güte. Kommen wir zur Schlussrunde, nämlich dann tatsächlich die Frage zum rein Sportlichen, nämlich die Frage, würdet ihr an der Startelf was verändern? Also, oder würdet ihr der Elf aus Hannover dann eine Chance geben? Oder wenn jetzt ja Gila Vogie wieder zurückkommt, dass er auf alle Fälle reinkommt? Ich würde sagen, Timo, du fängst an, was du an der Startelf vielleicht noch verändern würdest. Ja, ich bin eigentlich jemand, der sich ungern da einmischt, weil ich die Spieler überhaupt nicht bewerten kann aus dem Training heraus. Das ist immer so, man hat so viele Trainer dann überall auf der Bank sitzen, und der soll spielen und jener soll spielen. Aber es muss halt schon der Trainer wissen. Grundsätzlich muss man, ja, in so einer PK wurde ja gesagt, dass viele Spieler oder fast alle Spieler verfügbar sind. Und wichtig ist, glaube ich, ist das System. Also möchte er die Außenstürmer oder Außenspieler, die wir jetzt dazugewonnen haben, wird auch wirklich da einsetzen. Dann finde ich, stellt sich ja nur noch die Frage, spielt man mit einem Zehner und einem Sechser und dann zwei Stürmern, oder spielt man eben mit, ja, wieder zwei Sechsern? Ich glaube, das ist die Position, also das System, was uns am besten sozusagen liegt, weil wir ja auch die entsprechende Anzahl an Sechsern zur Verfügung haben. Gila Vogie müsste ja eigentlich wieder, soweit ich das weiß, wieder bereit sein, ne, nach seiner Sperre, ja, darf genau, er wieder das spielen. Heißt, der sollte meiner Meinung nach halt immer spielen, weil er einfach eine sehr, sehr gute Leistung immer zeigt. Und ja, alles andere, denke ich, muss der Trainer wissen. Origi, wenn er wieder fit ist, wirklich nach seiner Grippe, dann kann er meinetwegen auch spielen. Er hat jetzt zwar nicht so viel getroffen, aber ich denke, wenn wir mit den Außenbahnspielern wirklich Druck in die gegnerische Hälfte kriegen und wir haben dann ein, zwei Stürmer vorne, dann kann es auch wirklich was werden. Gregor, würdest du was ändern oder was wäre deine Startelf? Naja, also Josh reinzunehmen ist ja klar, das ist unstrittig. Er wird neben Arnold wohl wieder spielen. Arnold ist ja unter Schmidt gesetzt. Ich finde es spannend zu sehen, wer in der Innenverteidigung anfangen wird. Ich maß mir da jetzt kein Urteil an. Mein Duo wäre eigentlich Tisserand, Udokai, da beide eine gewisse Grundschnelligkeit haben und auch ein Technik und ein taktisches Vermögen. Ja, Udokai wird es ja leider nicht schaffen, der ist ja noch in der Reha, also genauso wie Brooks. Das heißt, okay, die Innenverteidigung. Das wusste ich nicht, dann ist ja die Innenverteidigung gesetzt mit Tisserand und Bruma. Gut, mache ich mir jetzt nicht die Bauchschmerzen. Also spannend wird es letztendlich sein, wer auf der Außenbahn bringt. Ich hoffe, dass er nicht komplett zwei Neuzugänge aufstellt, weil ich glaube, dass er nicht eingespielt hat, flöten geht. Auch weil die nicht sonderlich gut haben, aber dass dann total Abstimmungsprobleme bestehen, auch zum Mali. Letztendlich würde ich wohl den Brikalo bringen, weil es einfach so sein. Man weiß ja, Ex-Spieler, die zeigen manchmal live. Auf der anderen Seite. Leute, reißt ihr noch das Wohnzimmer ab da gerade, oder? Lass den Gregor noch mal ausreden. Donny, lebst du noch? Ich lebe noch. Ja, sehr schön. Okay. Gregor, sag mal zu Ende. Also den Brikalo würde ich auf der Außenbahn bringen, weil es gegen seinen Ex-Verein geht. Emedi erwarte ich auf der anderen Seite. Vorne wird Origi spielen im Zentrum Mali. Spannend finde ich eher auch, was mit Didavi ist. Wenn er nicht spielt, glaube ich, könnte es nach dem Spiel eine Reaktion von ihm geben, eine öffentliche, weil eben Stuttgart auch sein Ex-Verein ist und ich glaube, er würde sehr gerne spielen, aber er wird nicht von Anfang an spielen. Ja, da sind wir mal sehr gespannt. Das Schlusswort gebührt dir, Johnny. Wie siehst du das mannschaftstechnisch? Was würdest du für Änderungen vornehmen, beziehungsweise wie würdest du auflaufen lassen? Ja, vieles stellt sich ja von alleine auf. Also für mich ist Josh ebenfalls gesetzt, weil er, das hatte glaube ich auch mal Mahatma gesagt, also Gregor, okay. Dass, weil er sein Spinnennetz sozusagen hat und der ist echt für mich gesetzt, weil er halt einfach wirklich vieles einfach zuläuft. Der muss nicht mal unbedingt immer den Ballkontakt kriegen oder etwas dergleichen, aber so wie der sich bewegt, also für mich ist der auf jeden Fall gesetzt. Ja, Arnold ist dementsprechend auch gesetzt, weil ein Basur wahrscheinlich ja nicht die Chance hat, ein Camacho ist verletzt, ein Gerhard, der wird wahrscheinlich nicht die Chance kriegen, wobei er schon ein, zwei Spiele drin hatte, die ich nicht so schlecht fand. Ja, auf den Außen werden wir wahrscheinlich mit Brikalo und ja, wahrscheinlich Memedi auflaufen, wobei man auch mal mit Brikalo und Steffen spielen könnte und dann vermute ich auch wirklich, dass ein Origi vorne im Sturm sein wird. Interessant wird halt für mich sein, was auf der linken Verteidigerposition passiert. Ich vermute einfach mal, dass William wieder spielen wird. Ja, am Ende, wie sagt man das so schön, stellt der Trainer halt auf. Das ist mal richtig. Halt auch, da sagst am du Ende nichts ist Falsches. Es halt so, dass er halt auch die Verantwortung für tragen muss, wenn es halt nicht läuft. Also ich vermute mal, dass wir halt ja, so aufstellen und wieder mit William halt hinten links spielen und dann mit Verhaag auf der anderen Seite. Die Innenverteidigung ist gesetzt. Ja, und ansonsten hatte ich das ja schon gesagt gehabt. Nur beim Origi ist das so, wie vorhin schon Gregor gesagt hatte, ja, dass man so ab und an mal den Eindruck hat, ja, der spielt ein bisschen für die Galerie, ein bisschen für sich. Er ist zweifelsohne ein super Stürmer, aber da muss man halt auch gucken, ganz bezogen auch auf den Sommer, man den dann tatsächlich verpflichtet, wenn er jetzt nur für sich spielt und vielleicht gar nicht bei uns bleiben möchte. Das muss man halt in Gesprächen so ein bisschen heraushören. Gut, das ist dann ein super Thema auch für die kommenden Fan-Talks hier im Wölfe-Radio. Ich bin auch selber mal gespannt, wie das läuft. Was ich wahrgenommen habe aus dem Vereinsumfeld, ist man sich da sehr bewusst, dass man sich eine Niederlage gegen Stuttgart nicht erlauben will und darf. Und so wird man dann, denke ich, auch ins Spiel gehen. Das ist dann schon mal eine positive Grundausrichtung. Und damit bedanke ich mich für den Wölfe-Fan-Talk heute im Februar, beziehungsweise jetzt im Februar, und dass ihr mit dabei wart. Und das war einmal der Gregor, auch bekannt als Mahatma. Ja, ich bedanke mich auch euch allen.